Ergebung aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ergebung. Die Baumgerippe stehen wintersalt im Park. Grau hängt die Luft dazwischen. Am trüben Horizont verwischen sich in der Ferne Umriss und Gestalt. Ein Feiertag verdämmert ohne Kampf. Und Glocken tönen in der Stille. Du, klage nicht, es war dein Wille. Die Welt versinkt in weichem Nebeldampf. Ende von Ergebung, aufgenommen von Sonja.